Die Beratungen, die sich nun an die Überreichung dieses Aufrufes anschlossen, zeigten die Aussichtslosigkeit, für dies heiß erstrebte Ziel, allenfassenden Geist zu organisieren, im deutschen Lager irgendwelches Verständnis oder gar die nötige Herzenswärme aufzuerwecken, erwiesen aber dafür die Allgegenwart gerade solcher Mächte im deutschen Lager, die aufs Innigste dafür zu sorgen wissen, dass jede gute deutsche Angelegenheit im Keime erstickt werde. Denn als erstes bei den hierauf folgenden Beratungen musste der Verfasser den höchst sonderbaren Vorschlag mit anhören, dies sein Unternehmen an eine neu zu gründende Tageszeitung anzugliedern und vorerst durch Ankauf von Druckmaschinen für eigene Druckerei im eigenen Betriebe zu sorgen. Wer den Verlagsplan des Verfassers gelesen hat, wer weiß, wie sinnlos es wäre, sich bei einer Verlagsbegründung in geradezu idiotischer Weise pekuniär zu verausgaben durch Dinge, die das Verlagswesen nicht fördern, sondern im Gegenteil hemmen und schädigen, der wird nicht anders können, als mit dem Verfasser in diesem Vorschlage den Versuch zu erblicken, einen gewissen Mächten unliebsames und gefährliches Unternehmen im Keime zu ertöten. Nimmt man noch hinzu, dass die erwähnte deutsche Gruppe zur Begründung einer großen Tageszeitung bereits zu Vorkriegspreisen angekaufte Rotationsmaschinen in Deutschland liegen hatte und dass der Mann, der jene Vorschläge machte, zum Direktor des zu begründenden Unternehmens bestimmt war, dass diese Gründung aber, trotz seines großen zur Verfügung stehenden Kapitals, wie tausend andere deutsche Gründungsversuche nie über das embryonale Stadium ratloser Beratungen hinauskam, dann wird die Überzeugung, dass hier, wie überall, der Abkommandierte dafür zu sorgen hat, dass keinerlei produktive deutsche Arbeit zutage trete, wo die einzig aufschlussgebende und richtige sein. Und in der Tat scheiterte doch jede deutsche Gründung und musste scheitern noch vor ihrer Vollziehung, dieweil die geheimen, der deutschen Sache feindlichen, allgegenwärtigen Mächte bei uns im rechten Augenblicke stets dafür zu sorgen wissen, dass keinerlei der deutschen Sache dienliche Unternehmungen ins Leben treten. Es wird dann so lange spintisiert, beraten, gestritten und bedenklich gemacht, bis alle deutsche Entschluss und Tatkraft im Sande planloser Geschwätzigkeit verlaufen ist. Der Verfasser weist nur auf einen Fall hin, in welchem ein tüchtiger, mit der Journalistik wohlvertrauter Mann einen aufs Genaueste ausgearbeiteten Plan zur Begründung einer großen deutschen Tageszeitung mit eigener Druckerei im eigenen Hause vorlegte, der dank den lähmenden und alles zunichte machenden Bedenklichkeiten und Einwänden abkommandierter Elemente mit allen derartigen Versuchen der gefährdeten deutschen Sache in Österreich aufzuhelfen, kläglich zu Schanden wurde. So muss denn bei der bejammernswerten Unfähigkeit fassenden Geistes, sich zu gemeinsamem Tun zusammenzuschließen, Zion, das Wohlorganisierte, weiterhin siegen, indes die Mechanisierung, Lahmlegung und Tötung des deutschen Geisteslebens planmäßig und unbeirrt ihren Fortgang nehmen konnte und musste. Aber freilich noch ein zweites gilt es jedoch auch zu berühren, das unerwähnt zu lassen armselige Vogelstrauß-Spielerei wäre. Dass eben die den deutschen Kreisen unerwünschte, missliebige und bedenkliche Person des Verfassers einen tatkräftigen Kampf gegen die geheimen Feinde der deutschen Sache ihn unmöglich machte und macht. Denn die Abstammung, aus der der Verfasser ja niemals einen Hehl gemacht hat, über alles hier Gehörige, siehe Geist und Judentum, dritter Teil, brachte und bringt es immer noch mit sich, dass nicht nur die wackern Deutschen ihn nicht als den sehen wollen, der er ist, dass nicht nur die wackeren Deutschen ihn nicht als den sehen wollen, der er ist, sondern auch die Abkommandierten leichtestes überkompensierendes Spiel deutscher Gesinnung in der Bedenklichmachung und Diskreditierung seiner unbequemen Person haben. Und die unglückseligen Deutschen bleiben nach wie vor dazu verdammt, ihre Rasseninstinkte durch Worte und nichts als Worte zu betätigen, wodurch ihnen nicht nur der vielleicht nicht wertlose einzelne Artgefährte entzogen wird, sondern in ganz anders verhängnisvoller Weise die Todfeinde im eigenen Lager, die mit Worten alles so trefflich zu leisten wissen, was der Deutsche verlangen mag, verbunden bleiben, zum Verhängnisse und Fluch des ganzen unglückselig blinden und ahnungslosen deutschen Volkes. Aber es lässt sich bei den armselig starren Theoretikern, die nicht durch Rassenerkenntnis, sondern durch Rassenbezeichnungsworte geleitet und getrieben werden, nicht besser ausdrücken. Der ganze Antisemitismus freut sie nicht mehr, wenn das blindlings angewandte Totschlagwort der Rassenbezeichnung nur durch ein einziges Mal auf einen Einzelnen ganz und gar nicht anwendbar wäre. Und lieber gingen diese Verbohrten an ihrer mechanischen Folgerichtigkeit und Ohnmacht im lebendigen Denken zugrunde, als sich von einem retten oder führen zu lassen, der vielleicht die ihnen nicht genehme Eignung hierzu besäße. Und so sieht denn der Verfasser sich zum heutigen Tage dazu verdammt, seine Kräfte sinn- und nutzlos ins Leere verpuffen zu lassen, dieweil diejenigen, zu denen er nun einmal, ob sie es wollen oder nicht, gehört, von diesen seinen Kräften den richtigen Gebrauch zu machen, sich nicht entschließen können. Dies ganze sonderbare geistige Phänomen aber hat diese repräsentativ-symbolische Bedeutung, scheitert doch hier das deutsche Denken an dem, woran es ja auch im Kampfe wieder seinen Erzfeind zu schanden wird, an der fixen Idee starrer sekundärer Voreingenommenheit, wie sie sich ja die Entlebendiger des deutschen Volkes so trefflich zu ihrem Vernichtungswerke zunutze machen. 42. In diesem Zusammenhange aber sieht der Verfasser sich nunmehr genötigt, seine eigene Stellung im deutschen Geistesleben, soweit sie für jenes Entweder-Oder, das dieses Buches Hauptinhalt bilden soll, in Betracht kommt, einmal auf das Genaueste zu präzisieren. Denn er meint, und eine spätere Zeit wird dies vielleicht zu bestätigen wissen, dass doch seine geistige Entwicklung und die Nichtaufnahme all dessen, was er veröffentlichte, von Seiten seiner Zeitgenossen, der einst einen bedeutenden Beitrag zum deutschen Geistesleben darstellen werde. Während die Entfaltung einer Persönlichkeit sich zumeist völlig unbewusst vollzieht und erst eine viel spätere Rückschau Gesinnung und Stellungnahme der Mitlebenden in ihrer Gesetzmäßigkeit erfasst, ist es Sache bewussten, reifen sich Besinnens, die Gesetzmäßigkeiten der vorerst unverständlichen, verwehrten Teilnahme der Mitwelt zu erfassen und so auch in diesem Zusammenhange zur Darstellung zu bringen. Heute erst versteht der Verfasser ganz und gar, warum sein Erstlingswerk, das Trauerspiel Galileo Galilei, noch auf einen ganz anderen Index kommen musste als auf den der römischen Kurie, dieweil die seit langem streng zionistisch orientierte Überwachung des deutschen Geisteslebens in den Gedanken und Gefühlen dieses Stückes eine ihrer zukünftigen Weltherrschaft unendlich drohende Gefahr wittern musste, so zwar, dass der Verfasser wohl von diesem Tage an unter sorgsamster jüdischer Beaufsichtigung sich fürder entfalten oder besser gesagt nicht entfalten musste. Dass aber Galilei das Alte Testament, mit dem ja sein geistiger Weg ihm verrammelt worden war, ein Gottesurteil heischend ins Feuer wirft, dass dieses Gottesurteil in einem für den Zuschauer sichtbaren Symbole für Galileis Geistestat gegen jenes alte Buch entscheidet, das ist die Äußerung einer Weltanschauung, die Zion nimmer dulden durfte, und so erklärt sich denn alles Spätere aus diesem ersten Werke von selbst.